Stadt. Jetzt sind eure Nasen. Jetzt sind plötzlich Schatten. Jetzt sind eure Nasen. Jetzt sind 30 Schatten. Der Raven auf der Nase und einen Colt am Sack. Der Hitzefeuer! Der Hitzefeuer! Der Hitzefeuer! Der Hitzefeuer! Von Eislingen. Von Eislingen, genau. Und dann kommt er zum Sofa.